Heute die besten 20 vom Sinn und Unsinn einer ewigen Rangliste der besten Langspielplatten in der Rockgeschichte. Am Mikrofon ist Rainer Blome. There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. The thief, he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. Tower, princes kept the view, while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl. Wie oft ist es schon versucht worden, die besten Platten der Rockgeschichte in eine Rangfolge zu bringen. In Zeitschriften und Büchern ist es versucht worden, in Umfragen bei prominenten Musikern. Und selbst die Präsentation der 100 besten Rockvideos, die unlängst von der bekannten Musikfernsehanstalt gesendet wurden, gehört in diese Versuchsreihe. Und auch die Umfrage unter 100 prominenten Musikern und Kritikern nach den besten 200 LPs, deren Ergebnis die Musikzeitschrift MA Sounds Ende letzten Jahres ihren Lesern vorstellte, ließ die Frage nach Sinn oder Unsinn einer solchen Veranstaltung wieder aufkommen. Denn da stellte sich mal wieder heraus, wie subjektiv doch eine solche Auswahl ist. Und jeder, der diese Bestenliste durchblättert, findet seine eigenen Lieblingsplatten meist entweder fehl oder überhaupt nicht platziert. Und erstaunt über die hohen Platzierungen ungerechtfertigt mancher Platten, die er überhaupt nicht mag. Aber das gleich eine Ungerechtigkeit zu nennen, geht denn doch zu weit. Man sollte eine solche Bestenliste als das nehmen, was sie im Grunde ist und nur sein kann. Eine amüsante Spielerei, die mitunter zu interessanten Diskussionen anregt. Steigen wir also ein ins Vergnügen mit den besten 20 der von MA Sounds befragten 100 Kritiker und Musiker. Auf Platz 20 kam die Platte Subterranean Homesick Blues, die 1965 unter den Bob Dylan-Fans für Aufruhr sorgte, erdreistete sich doch da Bob Dylan zum ersten Mal seine Gitarre unter Strom zu setzen. All Along the Watchtower von dieser LP hörten wir schon, hier noch ein weiterer Dylan-Klassiker von dieser Platte, Maggie's Farm. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. Nazi's cigar out in your face just for kicks. His bedroom window, it is made out of bricks. The National Guard stands around his door. I ain't gonna work for Maggie Pa no more. About men and God and law. Everybody says she's the brains behind Pa. She's 68, but she says she's 54. I ain't gonna work for Maggie's Ma no more. Just get bored. I ain't gonna work on Maggie's farm no sweet taste. All then you gotta spit because you got no time to waste. Während es bei Bob Dylans Subterranean Homesick Blues wohl kaum Diskussionen geben dürfte, ist das bei der Nummer 19 schon anders. Denn, so wird sich mancher fragen, was hat die Debütplatte von Velvet Underground aus dem Jahre 1967 da zu suchen? Manche mögen das lediglich für unmotiviertes und oft falsches Gitarrengeschrammel halten, obwohl man doch heute weiß, dass Velvet Underground wegweisenden Kultstatus besitzt. Oder ist diese Scheibe gar nur deshalb unter den besten 20, weil das die Platte mit der Banane auf der Hülle ist, gemalt gar von Andy Warhol? Wie dem auch sei, wir hörten davon gerade I'm Waiting for My Man mit Lou Reed als Sänger. Und hier noch ein Stück mit der Gastsängerin Nico, jener aus Köln stammenden Diva, aus dem Dunstkreis um Andy Warhol. All Tomorrow's Parties. What costume shall the poor girl wear to all tomorrow's parties? A hand-me-down dress from who knows where. What shall she do when midnight comes around? She turned once more to Sunday's cloud and cried behind the door. What costume shall the poor girl wear to all tomorrow's parties? Why, silks and linens of yesterday's gowns to all tomorrow's parties. What will she do with Thursday's rags when Monday comes around? She turned once more to Sunday's clown and cried behind the door. what costume shall the poor girl wear to all tomorrow's parties? For Thursday's child is Sunday's clown, for whom none will go more. Blackened shroud, a hand-me-down gown of rags and silks, a costume fit for one who sits and cries for all tomorrow's parties. My sweet Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can, I must take my leave, for promised I am. Run, my love, your time has come, my love, I pledge my troth to Lady Jane. Natürlich dürfen die Rolling Stones nicht fehlen unter den besten 20 Rockplatten aller Zeiten. Aber ausgerechnet mit ihrem 66er-Werk Aftermath von dem wir gerade Lady Jane hörten. Immerhin war das ihr erstes Album, auf dem sie keine altbekannten R&B-Nummern coverten, sondern ausschließlich eigene Songs mit eigenen Inhalten präsentierten. Bob Dylan taucht zum zweiten Mal in der 20er-Bestenliste auf mit Blood on the Tracks von 1975 auf Platz 17. Begründung der Jury: Hier gibt Dylan ein einziges Mal sämtliche Fassaden auf. Seine Untersuchungen zum Thema »Was ist bloß schiefgelaufen?« sind von einer tödlichen Ernsthaftigkeit. Bob Dylan und Tangled Up in Blue. Early one morning the sun was shining, I was laying in bed, wondering if she'd changed it all, if her hair was still red. Her folks, they said our lives together sure was gonna be rough. They never did like mama's homemade dress, papa's bankbook wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes, heading out for the East Coast. Lord knows I paid some dues getting through, tangled up in blue. She was married when we first met, soon to be divorced. I helped her out of a jam, I guess, but I used a little too much force. We drove that car as far as we could, abandoned it out west. Split up on the docks at night, both agreeing it was best. And she turned around to look at me as I was walking away. I heard her say over my shoulder, we'll meet again someday on the avenue. Job in the great north woods, working as a cook for a spell, but I never did like it all that much, and one day the axe just fell. So I drifted down to New Orleans, where I'm lucky with a bee employed, working for a while on a fishing boat right outside of Delacroix. But all the while I was alone, the past was close behind. I seen a lot of women, but she never escaped my mind, and I just grew. This place, and I stopped in for a beer. I just kept looking at the side of her face in the spotlight so clear. Later on, when the crowd thinned out, I was just about to do the same. She was standing there in back of my chair. I said to me, don't I know your name? I muttered something underneath my breath. She studied the lines of my face. I must admit, felt a little uneasy when she bent down to tie the laces of my shoes. Pipe. I thought you'd never say hello, she said, you look like a silent type. And she opened up a book of poems and handed it to me, written by an Italian poet from the 13th century. And every one of them words rang true and glowed like burning coal, pouring off of every page like it was written in my soul. But me to you, basement down the stairs. There was music in the cafes at night and revolution in the air. Then he started into dealing with slaves and something inside of him died. She had to sell everything she owned and froze up inside. And when it finally the bottom fell out, I became withdrawn. The only thing I knew how to do was to keep on keeping on like a bird that flew. Get people we used to know, they're an illusion to me now. Some are mathematicians, some are carpenters' wives. Don't know how it all got started, I don't know what they do with their lives. But me, I'm still on the road, heading for another joint. We always did feel the same, we just saw it from a different point of view. Some bottom so that the dancer just won't hide. Yeah! There's a Riot Going On von Sly and the Family Stone aus dem Jahre 1971 taucht zum ersten Mal eine Black Music Platte in der besten 20er-Liste auf, und zwar auf Platz 16. Ich finde, völlig zu Recht, denn er war damals der erste schwarze Künstler, der seine fetten Funkbeats mit Rockelementen bereicherte und so ein längst alltäglich gewordenes Crossover vorweggenommen hat. Weiter geht's mit Platz 15 und da stehen die Doors mit ihrem 67er Debütalbum. Und auch dabei dürfte es keine Diskussionen geben, kam doch diese Mischung aus Hard Rock und Blues, gepaart mit den Sex- und Todesfantasien des Sängers Jim Morrison, im damaligen Flower Power Rausch wie ein Urknall. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Thank you. hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. There's hell below. We're all gonna go. There's hell below. We're all gonna go. Everybody know. We're all gonna go. Sisters, whiteys. Niggas, Jews, police and their backers. Hell below, we're all gonna go. If there's hell below, we're all gonna go. Lord, what we gonna do if everything I say is true? This ain't no way it ought to be. If only all the masks could see. But everybody keeps saying, don't worry. Curtis, der Debütplatte des Sängers, Gitarristen und Songwriters Curtis Mayfield, ist ein schwarzer Musiker, hier auf Platz 14 vertreten, der in den 60er Jahren wie kein anderer Black Music und Rockfreunde mit seinen sozialkritischen Texten vereinte. Und auch die nächsthöheren Plätze gehören schwarzen Musikern. Auf Platz 13 Prince mit seinem 87er Werk Sign of the Times und auf Platz 12 noch einmal Sly and the Family Stone. Und sein epochales Album Stand von 1969. Versus girl in the World Series of Love.